Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Soziologie-Studentengruppe veröffentlichten am 28. Mai eine gemeinsame Erklärung, in der die schwerwiegende Mitteilung des Oberkommandos und die Mitteilung des Generalstabs der Koreanischen Volksarmee unterstützt wurden. Die Mitteilungen wurden im Zusammenhang damit veröffentlicht, dass die südkoreanische Truppe in südwestliche Gewässer der DVK eindrang und dem Verbindungsschiff der Marine der Koreanischen Volksarmee im normalen Dienst Geschützfeuer gab, was als eine ernsthafte militärische Provokation galt.